Einkäufe Dezember 1919. Was schenke ich dem kleinen Michel zu diesem kalten Weihnachtsfest? Den Kullerball, den Sapperpichel, ein Gummikissen, das nicht nässt, ein kleines Seifensiederlicht. Das hat er noch nicht, das hat er noch nicht, das hat er noch nicht. Will ich den Wiederaufbaukasten, schenk ich ihm noch mehr Schreibpapier, ein Ding mit schwarz-weiß-roten Tasten, ein patriotisches Klavier, ein objektives Kriegsgericht. Das hat er noch nicht, das hat er noch nicht, das hat er noch nicht. Schenk ich den Nachttopf ihm auf Rollen, schenk ich ein Moratorium, ein Sparschwein kugelig geschwollen, ein Puppenkrematorium, ein neues gescheites Reichsgesicht. Das hat er noch nicht, das hat er noch nicht, das hat er noch nicht. Ach, liebe Basen, Onkels, Tanten, schenkt ihr ihm was? Ich find es kaum. Ihr seid die Fixen und Gewandten, hängt ihr's ihm unter'n Tannenbaum. Doch schenkt ihm keine Reaktion. Die hat er ja schon, die hat er ja schon, die hat er ja schon.